Die Affäre Winkelmann. Hörspiel von Rolf Schneider. Am 10. Juni 1768, einem Freitag, empfängt Antonello, Graf von Frankolsberg, kaiserlich-königlicher Statthalter in der österreichischen Hafenstadt Triest, den städtischen Bargello, das ist Polizeihauptmann, Giovanni Zanardi. Nehmen's Platz, Bargello. Ich habe Sie gebeten, dass Sie in dem Ruf stehen, ein überaus fähiger Polizist zu sein. Übrigens, auch Ihr Deutsch soll recht gut sein? Meine Mutter kommt aus der Steiermark, mein Vater ist Italiener, ich bin in beiden Sprachen aufgewachsen. Vor 3 Tagen, Bargello, hat es hier eine grausige Bluttat gegeben. In der Osteria Grande an der Piazza San Pietro. Ich weiß. Sie wissen? Seit heute. Ich war in Familiendingen unterwegs. Einer meiner Männer ist mit den Ermittlungen befasst, Sergeant Gabelli. Das Mordopfer heißt Winkelmann. Johann Joachim Winkelmann. Ein Deutscher. Der Name sagt Ihnen nichts? Nein. Signor Winkelmann ist, er war eine Berühmtheit. Er hat sich um Zeugnisse der Vergangenheit gekümmert. Er hat in der Erde gegraben. Er hat Statuen ans Licht geholt. Er hat erforscht, wie es um die Kunst unserer Vorfahren stand. Unsere Stadt ist eine Gründung des großen Cäsar. Der Cheste war einmal eine reiche römische Kolonie. Ist mir bekannt. Signor Winkelmann war eine Leuchte der europäischen Wissenschaft. Dass er einer Mordtat zum Opfer fiel, ist eine Tragödie. Dass es hier in Triest geschah, muss uns erschüttern. Es verpflichtet uns, die Angelegenheit mit aller Sorgfalt zu behandeln. Ich verstehe. Auch wen, weiß ich, ist daran interessiert. Ich möchte, Bargello, dass Sie die Nachforschungen übernehmen. Arbeiten Sie zügig, die Ergebnisse gehen direkt an mich. Ich kann mich auf Sie verlassen. Aber ja. Bargello Zanardi verlässt die Statthalterei. Der Tag draußen ist sonnig und warm, die Gassen sind voll von Menschen. Der Bargello geht vorüber an Eselkarren, an Marktständen, an bettelnden Kindern. Im Hafen läuft eben ein Viermaster ein. Der Bargello geht bis zur Osteria Grande. Er trifft deren Wirt. Ich betreibe die Osteria seit 20 Jahren. Anwesend ist außerdem eine der Mägde. Ich bin seit 12 Jahren hier. Berichten Sie. Die Bluttat unter meinem Dach bekümmert mich tief. Sie hat unendlich viel Aufregung verursacht. Und natürlich hat sie den Ruf meines Unternehmens beschädigt. Wer begibt sich schon gerne in ein Mörderhaus? Wer will dort speisen oder gar nächtigen? Ja, ja. Dabei kam alles völlig überraschend. Und es war keinesfalls vorauszusehen. Keinesfalls. Wie fing das alles an? Am 1. Juni. Ja, vorigen Mittwoch. Ein angenehmer Tag, Sonne, sanfter Wind, am Himmel kaum Wolken. Ja, und? Gegen Mittag traf die Postkutsche aus Görz ein. Von den Passagieren stieg nur einer aus. Er hatte reichlich Gepäck. Ein sehr vornehmer Mensch. Ich habe ihm mein bestes Zimmer gegeben. Nummer 10. Ja, Zimmer 10. Er hat mir seinen Namen genannt. Es war ein deutscher Name. Winkelmann. Ich habe ihm gesagt, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Ich stamme aus Olmütz in Mähren. Es hat ihn nicht interessiert. Er hat sich bloß nach den Essenszeiten erkundigt und hat noch gefragt, wie er am schnellsten zu einer Passage nach Venedig kommt. Wir haben ihm gesagt, dass wir ihm da nicht viel helfen können. Das Beste sei, er ginge zum Hafen und erkundige sich dort. Hat er das getan? Ich denke, ja. Er hat sich rasch mit einem anderen Gast angefreundet. Signor Arcangeli war sein Zimmernachbar. Zimmer 9. Ja, Zimmer 9. Die beiden waren fortwährend zusammen. Sie haben viel geredet. Und viel gelacht. An der Tafel haben sie nebeneinander gesessen. Sie sind gemeinsam fortgegangen und gemeinsam zurückgekehrt. Und plötzlich hatte es Signor Winkelmann mit seiner Reise nach Venedig nicht mehr eilig. Ich weiß von mindestens einem Schiff, das dorthin abgelegt hat in der Zeit, als er unser Gast war. Ich habe nichts gesagt. Es ging mich ja nichts an. Mir kann es nur recht sein, wenn jemand möglichst lange bei mir wohnt. Wie ist er gestorben? Das war am Montag? Gegen Mittag. Ja. Der Padrone stand in der Diele. Ja, ja. Ich selber war auf dem Weg in die Küche. Da sehe ich auf der Treppe zum Oberstock. Nein, es war schrecklich. Schrecklich, ja. Signor Winkelmann wollte hinuntergehen. Es schwankt. Er drückte die Hände gegen den Bauch, als könne er damit etwas aufhalten, als sei er nur am Bauch verletzt. Doch er blutete auch sonst. Aus der Brust, aus den Seiten. Auf der 2. Stufe von oben brach er zusammen. Ich schrie ganz laut. Wir sind die Stufen hinaufgerannt, wir haben den Mann aufgehoben, ich und ein Kellner. Ich habe einen Arzt geholt vom... Wir haben ihn in sein Zimmer gebracht. Vom Ospedale Santo Spirito. Und auf das Bett gelegt? Er nahm gleich seine Tasche und ist mir gefolgt. Als er hier war, hat er eine Schere genommen und Signor Winkelmann die Kleidung aufgeschnitten. Der war bei Bewusstsein? Nein. Weil der Arzt das verlangt hat, habe ich eine Schüssel mit heißem Wasser geholt. Der Arzt hat dann die Wunden gesäubert. Nach einer... Viele Wunden? Ja, sehr viele. Nach einer Weile hat der Mann die Augen aufgeschlagen und er hat mit dem Arzt geredet. Worüber? Tja, ich habe nichts verstanden. Ich habe einen Priester geholt, der Arzt hat es so verlangt. Ich bin zur Kathedrale San Giusto gelaufen. Ich bin auf einen Kaplan getroffen. Der ist sofort mit mir gekommen. Pater Bosizio, ich kenne ihn. Und? Als er hierher kam, war Signor Winkelmann bei Bewusstsein. Er hat seine Beichte abgelegt, er hat die Absolution bekommen, dann fing er zu diktieren an. Wie bitte? Ja, ich habe das Schreibzeug besorgt. Es ging um das Testament. Der Pater hat es aufgesetzt. Ich habe so viel verstanden, dass der Signor seinen Besitz vermacht hat an jemanden in Rom. Er ist dann wieder bewusstlos geworden. Er hat sich aufgebäumt. Zweimal. In seinem Mund war eine Art Wimmern. Dann war er tot. Ich habe angefangen, den Boden zu wischen. Schlag viel Blut auf den Dielen. Teilweise war es schon trocken. In Rom, Regierungssitz des Kirchenstaats, sitzt Kurienkardinal Alessandro Albani beim Mittagsmahl. Ort ist das Speisezimmer seines überaus prächtigen, von namhaften Künstlern ausgestatteten Palastes, der Villa Albani. Der Kardinal speist in Gesellschaft von Marchesa Francesca Cherofini. Soeben, meine Freundin, habe ich eine schreckliche Nachricht erhalten. Nämlich? Mein Freund Giovanni ist tot. Man hat ihn ermordet. Oh. Ich bin sehr niedergeschlagen. Ich bin es keineswegs. Ich weiß, meine Freundin, Sie mochten ihn nicht. Er mochte mich auch nicht. Giovanni war 25 Jahre jünger als ich. Er hätte mein Sohn sein können. In vielem sah ich ihn als meinen Sohn. Wieso gefällt es dem Allmächtigen manchmal, vor den Vätern die Söhne zu sich zu nehmen? Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich das Empfinden, ich bin ein vom Himmel vergessenes Fossil, wie die Statuen, die ich sammle. Bloß, dass diese die ewige Jugend verkörpern, wo ich gebrechlicher werde mit jedem vergehenden Tag. Ich kenne Jüngere, die gebrechlicher sind. Ich habe 6 Päpste kommen und gehen sehen. Die letzten 4 habe ich selber mitbestimmt im Konklave. Essen Sie doch, mein Freund. Auch der jetzige Heilige Vater ist schwer krank. Die Ärzte spekulieren über den Zeitpunkt seines Ablebens. Dabei ist er jünger als ich. Gleichwohl muss ich mich darauf vorbereiten, auch ein 5. Mal ins Konklave zu ziehen. Die Krebse sind vorzüglich. Ich mache mir Gedanken über den Kandidaten. Es gibt gute Gründe, an meinen Bruder Luigi Ganganelli zu denken. Ganganelli? Er ist gesund, klug und kräftig. Er ist wie ich ein großer Freund der Künste. Außerdem vertraue ich ihm, dass es endlich zu einer Entscheidung über die Jesuiten kommt. Ihren Hass, mein Freund, auf den Orden begreife ich nicht. Das weiß ich. Hat er nicht Verdienste? Hat er nicht die Kirche vorm Ansturm der Ketzer geschützt? Das ist lange vorbei, der Orden ist verbraucht. Portugal und Spanien haben ihn schon verboten. Beide sind gute katholische Länder. Auch die können irren. Aus ihnen spricht ihr Beichtvater. Ja. Mein Pater Albrici ist sehr liebenswürdig und sehr einfühlsam. Er wird mich nicht daran hindern, den Orden nicht zu mögen. Seine Mitglieder werden andere Aufgaben finden. Schließlich wollen wir sie nicht verbrennen. Bargello Giovanni Zanaldi begibt sich in das Ospedale Santo Spirito nahe San Giusto, der Bischofskirche von Triest. Er trifft einen der Ärzte, Chirurgus Sebastiano Fleck, und hört dessen Bericht. Der Mann lag auf dem Bett. Seine Kleidung und das Bettzeug waren voller Blut. An dem Körper entdeckte ich mehrere Verwundungen, offenbar herbeigeführt mit einem spitzen Gegenstand, einem Degen oder einem Messer. Immer wieder hatte ich den Eindruck, das Ableben stehe unmittelbar bevor. Waren Sie lange dort? Vielleicht 3 Stunden, ich habe nicht auf die Uhr geachtet. Der Kranke war manchmal bei Bewusstsein? 2 oder 3 Mal. Sie haben mit ihm gesprochen? Ich habe ihn gefragt, wie es zu seinen Verletzungen gekommen ist. Er sagte etwas von einem Angriff. Mit einem Seil zunächst, dann mit einem Messer. Er sagte, es sei um Geld gegangen und um wichtige Briefe. Haben Sie gefragt, wer der Angreifer war? Ja. Und? Statt einer Antwort verlor er das Bewusstsein. Später hat bloß noch der Priester mit ihm geredet. Hat der nach dem Täter gefragt? Da ging es bloß um die Beichte und das Testament. Haben Sie den Toten obduziert? Hier im Spital, ja. Der Körper wies insgesamt 7 Einstiche auf. 5 davon trafen ins Herz, in die Lungen und in die Leber. Sie waren absolut tödlich. Bargello Zanardi hat keine weiteren Fragen. Er kehrt zurück in die Polizeistation. Er hört den Bericht von Sergeant Gabelli. Ich kam in die Osteria, als der Deutsche schon tot war. Als er aus dem Zimmer getragen wurde, besah ich mir seine Hinterlassenschaften. 2 Reisetaschen, angefüllt mit Kleidung, mit Schuhen, mit Büchern. Etwas Auffälliges? Die Wäsche ist kostbar. Reine Seide. Der Tascheninhalt war ungeordnet, als habe jemand darin gewühlt. Der Mörder hat es offenbar auf Geld abgesehen. Haben Sie das Zimmer durchsucht? Jawohl. Irgendwelche Spuren? Keine. Ich habe auch vor dem Haus gesucht. Unter dem Fenster des Toten lag dieses Messer, hinter einem Weißdornbusch. Sieh an. Die Klinge ist verfärbt. Blutspuren. Es dürfte das Tatwerkzeug sein. Bargello Zanardi verlässt die Station und begibt sich in die Via San Michele, wo ein Buchhändler sein Geschäft betreibt. Zanardi ersteht ein von Johann Joachim Winkelmann verfasstes Buch in deutscher Sprache. Es trägt den Titel »Geschichte der Kunst des Altertums«. Zanardi nimmt es mit heim. Er blättert darin. Er beginnt zu lesen. Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist eine edle Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke. Die Worte sagen ihm nicht viel, die Formulierungen erscheinen ihm umständlich. Zur gleichen Zeit verhandelt in Rom Kurienkardinal Alessandro Albani mit dem Kunsthändler Gaetano Cavicceppi. Hier, Eminenz, die Statuette eines Faun. Oh. So ein ausgezeichnetes Stück. Erstes nachchristliches Jahrhundert. Hübsch. Woher haben Sie es? Von einem Partner, Emilio Ragosini. Muss ich ihn kennen? Er lebt in Görz nahe Triest. Er ist geschickt, tüchtig. Allerdings hat er nicht den besten Ruf. So. Winkelmann kannte ihn gleichfalls. Ach ja? Winkelmann hat direkt mit ihm verhandelt. Zu meinem Ärger. Mir fehlt mein Freund Giovanni. Er fehlt mir sehr. Auch ich bedauere seinen Tod. Er hätte diese Reise nicht antreten sollen. Eminenz hatten ihn nicht darum gebeten. Wieso dich? Er hat es mir so erzählt. Nein. Er wollte von sich aus fahren bis nach Preußen. Er hatte eine Offerte von dort. Ich bezweifle, dass es ihm ernst war mit dieser Sache. Der König in Berlin gilt als Knause, wogegen Giovanni die Annehmlichkeiten des Geldes durchaus zu schätzen wusste. Ja, er liebte den Luxus. Ja, da er, wie er mir sagte, auch nach Wien reisen wollte, nahm ich die Gelegenheit wahr. Ich bat ihn, mein Kurier zu sein in einer vertraulichen Sache. Er war auch früher für mich unterwegs. Das ist mir bekannt. Unser letztes Gespräch hatten wir kurz vor seiner Abreise. Er zeigte sonderbare Anflüge von Melancholie, dass wir einander womöglich das letzte Mal sehen. Natürlich bezog ich das auf mich. Werde ich denn ahnen können, was wirklich geschah? Niemand, Eminenz, macht Ihnen einen Vorwurf. Den mache ich mir selber. Ich verdanke ihm viel. Nur durch seine tätige Hilfe konnte ich meine Kollektion zusammentragen, die das Entzücken der Kenner ist. Seien wir gerecht. Er war auch hochfahrend und launisch. Sicher? Er konnte gehässig sein. Er war kein ganz einfacher Mensch. Von Ihnen, Eminenz, hat er behauptet, Sie seien bloß noch ein weinerlicher Greis. Bitte? Von Ihrer Gefährtin, der Marchesa, hat er gesagt, Sie sei eine alte, bigotte Hure. Wann? Wann hat er das gesagt? Bei unserer gemeinsamen Reise. Erzählen Sie. Nun, wir waren mehr als 3 Wochen unterwegs. Er wollte nach Wien, ich wollte nach Augsburg. Die Reise war anstrengend und lang. Die Enge in der Kutsche machte, dass wir viel redeten. Wir sprachen über Geschäfte. Er erzählte von seinem Ärger mit den Verlegern. Bei alledem war er auffällig nervös. Ständig behauptete er, jemand beobachte und verfolge ihn. War dem so? Er hat es jedenfalls so gesagt. Immer wieder. Er war überzeugt, das handle sich um Jesuiten. So. Der Orden hat den Nachteil, dass seine Angehörigen keinen Ornat tragen, so dass man sie äußerlich schwer erkennt. Jeder gewöhnliche Mann kann ein Jesuit sein. Ja. Aber das wissen Sie natürlich. Bargello Giovanni Zanaldi sucht nach dem Zimmernachbarn des ermordeten Winkelmann. Nach Auskunft des Personals ist er bereits am Tag nach Winkelmanns Tod abgereist. Sein gegenwärtiger Aufenthalt sei unbekannt. Zanaldi lässt sich das Äußere des Mannes beschreiben. Jung, gut gewachsen, von lebhaften Gebärden, braunes Haar. Und eine einzelne Blatternarbe am Kinn. Zanaldi reicht die Angaben weiter an seine Leute, an die Wachen im Hafen, an seine in der Stadt wohnhaften Konfidenten. Einer von denen unterhält in der Via San Giacomo einen Goldschmiedeladen. Eines Mittags teilt der Konfident mit, ein Subjekt, auf das die Beschreibung zutreffe, sei in seinem Geschäft erschienen und habe eine Medaille zum Verkauf angeboten. Unter dem Vorwand, das erforderliche Geld erst beschaffen zu müssen, sei ein weiterer Besuch zu späterer Stunde verabredet worden. Zanaldi kommandiert 2 seiner Leute in das Geschäft. Sie halten den Kunden bei seinem Erscheinen fest und bringen ihn zu Zanaldi. Wie heißt du? Alfredi. Ich heiße Raimondo Alfredi. Woher kommst du? Ich bin überall daheim und viel unterwegs. Ich bin geboren in Arezzo. Ich war in meinem Leben schon in Florenz, in Rom, in Görz. Wovon lebst du? Von dem, was ich verdiene. Was ist dein Beruf? Ich habe Koch gelernt und als Koch gearbeitet. Ich bin auch Diener gewesen und Kellner. Ich arbeite, was ich kriegen kann. Man muss sehen, wo man bleibt. Du willst diese Medaille verkaufen? Ja. Ein schönes Stück? Oh ja. Woher hast du es? Von meiner seligen Mutter. Familienerbe? Meine Mutter hat es von ihrer seligen Mutter. Die hat es von der ihren. Warum willst du es verkaufen? Warum will ich das? Ich brauche Geld. Natürlich tut es weh, sich von sowas zu trennen. Es schmerzt. Es schmerzt ganz ungemein. Doch was nützt mir mein Erbe, wenn ich dabei verhungere? Die Oberfläche der Medaille ist noch blank. Man nennt das Stempelglanz. Das Ding kann nicht durch viele Hände gegangen sein, sonst hätte es seinen Glanz verloren. Ja, wir sind alle sehr sorgsam damit umgegangen. Auf der Vorderseite ein Frauenkopf. Im Profil. Wer mag das sein? Eine Heilige. Bist du da sicher? Die heilige Marcella. Meine Mutter hat so geheißen. Und meine Großmutter auch. Die Frau auf der Medaille heißt nicht Marcella, sie heißt Maria Theresia. Sie ist doch keine Heilige, sondern unsere allergnädigste Kaiserin in Wien. Oh. Ihre Majestät regiert noch keine 30 Jahre. Von deiner Großmutter stammt die Medaille nicht und von deren Vorfahren auch nicht. Du belügst mich. Nun? Also gut. Was? Ich gebe es zu. Was gibst du zu? Es ist kein Erbstück. Sondern? Ich habe die Medaille gefunden. Wo? Auf der Piazza San Pietro. Da lag sie so, einfach im Dreck, auf dem Pflaster, zwischen dem Pferdemist. Du siehst sie, du bückst dich, du schaust dich um, ob dich jemand bemerkt, dann hebst du das Ding ganz schnell auf und steckst es ein. Ja, genau so war's. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Warum habe ich nicht? Euer Gnaden! Das Ding ist kostbar. Ich hätte es abgeben müssen. Ich weiß, bei der Behörde, bei Ihnen, damit es an seinen richtigen Eigentümer kommt. Genau so ist es. Ich bin ein armer Hund. Die Medaille war ein Gottesgeschenk. Bitte, sehen Sie es mir nach. Lassen Sie mich wieder laufen. Irgendwie komme ich weiter. Übrigens, meine Mutter hat wirklich Marcella geheißen. Und meine Großmutter auch. Zanaldi unterbricht. Er lässt den Mann abführen. Er hat sich eine eigene Technik der Befragung zugelegt, die auf Zeit und Geduld setzt. Er vertieft sich in das Buch des toten Winkelmann. Je ruhiger der Stand des Körpers ist, desto geschickter ist er, den wahren Charakter der Seele zu schildern. In allen Stellungen, die von dem Stande der Ruhe zu sehr abweichen, befindet sich die Seele nicht in dem Zustande, der ihr der eigentlichste ist, sondern in einem gewaltsamen und erzwungenen Zustande. Zanardi nickt. Der Gegensatz zwischen äußerer Erscheinung und heimlichen Motiven ist ihm aus seiner beruflichen Arbeit vertraut. Er beginnt Respekt vor dem toten Winkelmann zu empfinden. Den folgenden Tag lässt er sich erneut den Gefangenen vorführen. Nun, wie fühlst du dich? Wie soll ich mich fühlen? Nach 12 Stunden auf faulem Stroh zwischen Gestank und Ratten? Gestern hast du mir erzählt, die Medaille mit dem Bildnis der Kaiserin sei auf der Piazza San Pietro gelegen. Dort hättest du sie gefunden und an dich genommen. Genau so war es. An der Piazza San Pietro steht ein großes Hotel. Ich erinnere mich. Hast du jemals darin gewohnt? Ich? Was hab ich dort zu suchen? Hier im Nebenzimmer wartet ein Besucher. Ich hole ihn. Treten Sie ein. Kennen Sie diesen Mann? Natürlich. Wie heißt er? Ich kenne ihn als Francesco Arcangeli. Sie kennen ihn woher? Aus meiner Osteria. Er hat 6 Tage bei mir gewohnt. Direkt neben dem ermordeten Winkelmann? Direkt neben dem. Die zwei haben miteinander verkehrt? Jeden Tag. Ich habe es gesehen. Auch meine Leute können das bestätigen. Kennen Sie diese Medaille? Ja. Woher? Sie hat Signor Winkelmann gehört. Er hat sie mir selber gezeigt. Wieso das? Er war sehr stolz darauf. Er sagte, das sei ein persönliches Geschenk der Kaiserin. Er sagte, er käme direkt aus Wien. Das alles ist die unzweifelhafte Wahrheit, die Sie notfalls beschwören können? Ohne Bedenken. Ich danke Ihnen. Nun? Was sagst du, Alfredi oder Arcangeli oder wie immer du heißt? Mein Name ist Arcangeli. Also? Es ist alles wahr. Ich habe in der Osteria gewohnt. 6 Tage. Ich habe neben diesem Deutschen gewohnt. Er hat mich angesprochen und wir haben geredet. Worüber? Er wollte wissen, wie er am schnellsten nach Venedig kommt. Wir sind zusammen zum Hafen gegangen. Wir haben uns erkundigt. Er hat es eilig mit seiner Reise, aber er konnte keinen Schiffsplatz bekommen. Das war alles? Er hat gerne mit mir geredet. Auch sonst. Er hat mich eingeladen zum Essen, zum Trinken. Ich habe das angenommen. Ich hatte nicht viel Geld. Ich habe nie viel Geld gehabt. Ich habe ihm erzählt, wie es mir so geht. Da hat er mir diese Medaille geschenkt. Du hast die Osteria genau einen Tag nach dem Mord verlassen. Ich hatte kein Geld mehr. Du hattest die Medaille. Ich wollte sie behalten, als Andenken. Wo hast du dich seither aufgehalten? Mal hier, mal dort. Ich bin rumgelaufen. Ich habe in Parks geschlafen oder in Kirchen, wie das Wetter so war. In welchen Kirchen? In der Kathedrale zum Beispiel. In Rom, es ist später Nachmittag, wandelt Kurienkardinal Albani durch den Parkgarten seines Palastes. Er geht vorüber an Rosenrabatten, Rhododendronbüschen und beschnittenem Taxus. Mit der linken Hand stützt er sich auf den Silberknauf eines Krückstocks. Die rechte hängt im Arm der Marchesa Cherofini. Hören Sie die Grillen, mein Freund? Meine Gelenke sind etwas steif und mein Gehör ist nur ausgezeichnet. Das Grillenzirpen zählt für mich zu den Reizen des Sommers. Ich zöge den Gesang der Drosseln vor. Leider haben die Römer es sich angewöhnt, diese reizenden Tiere in Netzen zu fangen und danach zu verspeisen. Die Grillen sind ein hübscher Ersatz. Ich mag Ihnen nicht widersprechen, meine Freundin. Dafür darf ich Ihnen eine Frage stellen. Nur zu. Könnte es sein, Sie haben mit Ihrem Beichtvater, diesem Jesuiten, über Winkelmann geredet? Ich rede mit ihm über alles, was mich beschwert. Womit beschwerte Sie Giovanni? Der Mann hat in Sünde gelebt. Das tun wir alle, mehr oder weniger. Winkelmanns Sünde war von der abscheulichsten Art. Darüber zu befinden, überlassen wir dem Schöpfer. vor dem der Ärmste vermutlich gerade steht. Ich wüsste noch gerne, ob Sie mit Ihrem Beichtvater über Winkelmanns Reise geredet haben. Es könnte sein. Über Zeitpunkt, Wege, Reiseziel? Ich denke, ja. Was für einen Anlass gab es, darüber zu reden? Der Pater hat mich gefragt. Mit welcher Begründung? Hat mir keine genannt. Seine Neugierde hat Sie nicht erstaunt? Ich weiß, dass alles, was er sagt und tut, was er verbietet, was er befiehlt, dass es immer bloß aus Weisheit und Güte geschieht. So, Weisheit und Güte. So. Merken Sie? Die Grillen haben aufgehört mit Zirpen. Ja. Vermutlich geschieht es auf Anordnung der Jesuiten. Meilen entfernt, in Triest, begibt sich Bargello Zanardi in die Kathedrale San Giusto. Er fragt nach Pater Bosizio. Der Kirchendiener führt ihn in die Sakristei. Der Kaplan, mager und nicht mehr ganz jung, ist mit der Vorbereitung für die Abendmesse beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Hochwürden nach Arcangeli fragen. Nach wem? Francesco Arcangeli. An einen Menschen dieses Namens erinnere ich mich nicht. Er will hier übernachtet haben. Das tun manche. Die Kirche ist ein Ort der Barmherzigkeit und gewährt den Bedürftigen Obdach. Arcangeli hat zuvor in einem Hotel gewohnt. Davon weiß ich nichts. In der Osteria Grande. Hochwürden sind kürzlich dort gewesen, um einen Sterbenden zu begleiten. Das gehört zu meinen Pflichten. Der Sterbende hieß Winkelmann. Ich weiß, ich habe ihm die Beichte abgenommen und die letzte Ölung erteilt. Sie haben außerdem das Testament aufgesetzt. Der Sterbende hat mich darum gebeten. Wo ist das Testament? Ich habe es weitergeleitet. An den Erben. Das ist? Kurienkardinal Albani in Rom. Erben aus der Familie des Toten gibt es keine? Der Tote hatte keine Familie. Gab es viel zu vererben? Der Mann war wohlhabend. Dass sein Vermögen jetzt dorthin zurückkehrt, woher Teile seines Reichtums stammen, mag man vernünftig finden oder nicht. Wie finden Sie es? Er hätte es besser für einen wohltätigen Zweck gestiftet. Die Albanis sind eine sehr begüterte Sippe. Der Kardinal leistet sich den Luxus, ein teures Haus zu bewohnen und teure Kunstwerke zu besitzen. Das stört Sie? Die Albanis haben 3 Päpste und zahlreiche Kirchenfürsten gestellt. Muss man sich da bei diesem familiären Hintergrund mit nackten Göttern aus der heidnischen Vergangenheit umgeben? Zählen Madonnenbilder und Heiligenstatuen weniger als Bilder des nackten Apoll und der nackten Venus? Unsere heilige Kirche verpflichtet ihre Diener zu Frömmigkeit und Armut. Sie verpflichtet alle. Der Kardinal scheint anderer Meinung. Mit den schrecklichsten Folgen. Das sind... Der Kardinal hat eine Geliebte, oder besser, die Frau, die ihn heute bei seinen Gebresten versorgt, hat jahrelang mit ihm das Bett geteilt. Unsere heilige Kirche verpflichtet ihre Diener auch zur Keuschheit. Noch eine Frage. Haben Hochwürden in der Osteria vielleicht den Zimmernachbarn des Toten bemerkt? Haben Sie dort Geräusche gehört? Oder Reden? Oder gab es eine direkte Begegnung? Mit wem? Jenem Arcangeli. Ich habe nichts gehört und niemanden getroffen. Bargello Zanardi kehrt zurück in die Polizeistation. Er lässt sich den Gefangenen Francesco Arcangeli vorführen. Der junge Mann, unrasiert und bleich, ist von der Zeit seines Haftaufenthaltes deutlich gezeichnet. Euer Ehren, wieder habe ich eine Nacht lang Zeit gehabt, über alles nachzudenken. Es war eine scheußliche Nacht. Das Stroh hat gestunken und die Wanzen haben mich geplagt. Wessen Verschulden ist es denn, dass du dich dort befindest? Es ist mein Verschulden, ich weiß es. Ich habe gelogen und dies alles ist dafür die Strafe. Ich war nicht vernünftig. Ich bitte nur darum, dass man mich versteht. Ich hatte Angst. Die Angst hat mich blind und blöde gemacht. Ich wollte nicht in Verdacht geraten. Eben damit hast du dich verdächtig gemacht. Ja, ich weiß. Ich entschuldige mich. Fortan will ich die Wahrheit sagen. Ich will der Polizei helfen. Dieser Deutsche war freundlich zu mir. Er hat mich eingeladen, er hat mich beschenkt. Ich will helfen, dass sein Mörder gefunden wird und für seine Tat büßen muss. Ach. Ja, ich habe viel mit diesem Deutschen geredet. Über alle möglichen Dinge. Er hat mir erzählt, wie er nach Gegenständen sucht, die in der Erde liegen. Er hat mir gesagt, was sie kosten. Was die Fundstücke einbringen, wer die Interessenten sind. Er hat mir von Händlern erzählt, mit denen er sich abgibt. Einen wollte er treffen, hier, in Triest. Der Kerl soll sehr jähzornig sein, auch gewalttätig. Er verkehrt mit Räubern, er handelt mit Diebesgut. Aber er hat Stücke zu bieten, da kann kein Sammler widerstehen, sagt der Deutsche. Weißt du den Namen von diesem Händler? Ragusini. Emilio Ragusini. Ist es zu dem Treffen gekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau. Sie wollten sich an dem Tag treffen, wo der Mord passiert ist. Vielleicht war dieser Händler der Mörder. Oder er hat den Mord veranlasst. Zanardi denkt nach. Was Arcangeli jetzt erzählt hat, mit diesem Namen, mit diesen Einzelheiten, klang nicht nach einer Erfindung. Er erfährt, dass es einen Mann des Namens Ragusini tatsächlich gibt, mit Wohnsitz in Görz. Der Mann handle vornehmlich mit künstlerischen Objekten aus der Zeit der Antike. Zanardi lässt sein Pferd satteln. An einem nebligen Morgen bricht er auf. Er reitet nach Norden. Er reitet insgesamt 2 Stunden. Görz ist ein kleiner Ort am Gebirge. Ein paar Häuser, 2 Kirchen. Über den Dächern auf einem Berggipfel die mächtigen Mauern eines Castello. Zanardi findet Ragusinis Anwesen. Das Bauerngehöft ist ausladend und macht einen verwahrlosten Eindruck. Zanardi trifft keinen Menschen. Eine Katze läuft ihm über den Weg. Er geht bis zur Scheune. Das Tor ist angelehnt. Zanardi stößt es auf. Im Halbdunkel ein paar Steinfiguren, die meisten ohne Arme, manche ohne Kopf. Vögel haben ihren Mist darauf gesetzt. Fliegen schwirren. Hey, was tun Sie hier? Eine alte Frau. Sie stützt sich auf eine Krücke. Ich suche Emilio Ragusini. Den können Sie hier nicht finden. Wo finde ich ihn dann? Auf dem Friedhof. Ragusini ist tot? Seit 2 Wochen. Zanardi verlässt das Gehöft. Er besteigt sein Pferd. Er reitet aus dem Ort hinaus und den Berg hinan bis zum Castello. Es dient, das weiß er, nicht mehr als Festung, sondern als Gefängnis. Der Kommandant steht unter dem Tor. Zanardi! Ha! Alter Freund! Was für eine Überraschung! Die beiden kennen sich. Sie sind im gleichen Dorf aufgewachsen und haben gemeinsam den Offiziersdienst angetreten. Wie schön, dass du mich besuchst. Es ist verdammt einsam hier. Steig ab und komm näher. Eben gehen 5 Häftlinge, aneinander gefesselt mit Ketten, über den Hof, auf dem Weg zur Arbeit. Was treibt dich nach Görz? Ich habe einen Kunsthändler gesucht. Ragusini? Ja. Ein alter Gauner. Das Sumpffieber hat ihn geholt. Komm ins Kühle. Was willst du trinken? Nichts. Hier gibt es einen guten Wein. Ich bekämpfe damit meine Langeweile. Magst du wirklich nicht? Mm. Was hast du von Ragusini gewollt? Ich untersuche einen Mordfall. Ragusini war vieles zuzutrauen. Auch ein Mord. Diesen kann er nicht begangen haben. Als es passiert ist, war er schon tot. Vielleicht hat er den Auftrag gegeben. Sowas wird gegen Geld gemacht. Ein Toter kann nicht mehr zahlen. Vermutlich hast du recht. Was wirst du jetzt tun? Es gibt noch einen Verdächtigen. Er behauptet, dass er hier in Görz war. Vielleicht kennst du ihn. Wie heißt er? Arcangeli. Francesco Arcangeli. Der war hier in Haft. Weswegen? Diebstahl. Bei seiner Herrschaft. Er hat 6 Jahre gekriegt. Flinkes Mundwerk, flinke Finger, einen hübschen Hintern. 3 Jahre sind ihm erlassen worden. Wie das? Ein Priester hat sich für ihn eingesetzt und ein Gnadengesuch geschrieben. Wir hatten nichts dagegen. Der Karl war nicht renitent. Ich bin froh über jeden Fortgang. Bedeutet weniger Arbeit. Der Priester kommt aus Görz? Pfarrer an der Jesuitenkirche San Ignazio. Er hat sich um die Gefangenen gekümmert, einmal die Woche. Wie kann ich ihn treffen? Er lebt nicht mehr hier. Du weißt, wo er jetzt ist? In Triest. Er soll Kaplan an der Kathedrale sein. Angeblich hat er sehr gute Verbindungen. Sag mir den Namen. Bosizio. Pater Bosizio. In Schönbrunn, Sommerschloss der Habsburger südwestlich der Residenzstadt Wien, empfängt Kaiserin Maria Theresia ihren Staatskanzler Wenzel Anton Fürst von Kaunitz-Riedberg. Es gibt Neuigkeiten. Ja, Majestät. Leider sind Sie nicht gut. Wir sind Verdrießliches gewohnt. Was steht an? Der gelehrte Winkelmann wurde ermordet und man hat ihn bestohlen. Winkelmann? Muss ich ihn kennen? Majestät, haben ihn persönlich empfangen. Wir treffen zahllose Menschen täglich. Wir können sie uns nicht alle merken. Majestät, haben ihm eine Medaille überreicht. Wir sind generös, das ist allgemein bekannt. Er war ein bedeutender Mann der Altertumswissenschaft. Er hat Majestät ausführlich erzählt. Majestät waren sehr beeindruckt. Worum ging es? Um die Ausgrabungen in der verschütteten Stadt Pompeji. Außerdem um die Jesuiten. Wir fangen an, uns zu erinnern. Winkelmann überbrachte eine Botschaft seines römischen Dienstherrn, des Kurienkardinals Albani, der uns um Unterstützung in seinem Vorgehen gegen die Jesuiten bat. Wir unternehmen nichts gegen die Heilige Kirche in Rom. Es geht nicht um die Heilige Kirche, Majestät. Es geht um diesen einen Orden. Er hat vorzügliche Männer hervorgebracht. Inzwischen ist er leider völlig verkommen. Er gefällt sich darin, ein ärgerliches Eigenleben zu führen. Der Kardinal legt uns nahe, die Jesuiten in unseren Ländern zu verbieten. Wir legen ihm nahe, das Verbot durch den Heiligen Stuhl treffen zu lassen. Demnächst wird ein neuer Papst gewählt. Es gibt einen Kandidaten, der das Verbot beschließen würde. Um die Mitglieder des Konklave auf ihn einzustimmen, braucht es Zuwendungen. Welcher Art? Die üblichen. Geld oder Ämter? Beides. Das ist nicht sehr moralisch. Das ist Politik. Wollen wir es also gewähren? Majestät waren entschlossen. Ich erinnere mich nicht. Soll der Orden weiter bestehen oder nicht? Er intrigiert, er obstruiert, er begeht Untaten. Ich hatte Majestät davon unterrichtet, dass ausgerechnet König Friedrich von Preußen, unser alter Feind, die Jesuiten natürlich hochhält und nach Kräften fördert. Ja, jetzt erinnern wir uns. Die Hofkanzlei ist im Sinne von Majestäts Entscheidung verfahren. Sie hat die Zusagen an Kurienkardinal Albani schriftlich ausgefertigt. Sie hat Offerten einigen Mitgliedern der Kurie unterbreitet. Die Briefe wurden dem Winkelmann überreicht. Die Sache ist delikat genug, dass wir auf die üblichen diplomatischen Wege lieber verzichtet haben. Bei der Mordtat kamen die Briefe leider abhanden. Also sind Sie jetzt in den falschen Händen? Das steht zu befürchten. Das ist unangenehm, wie? Äußerst unangenehm. Was wollen wir tun? Ich will alles unternehmen, dass uns aus der Sache kein Schaden entsteht. Darauf verlassen wir uns. Immerhin wollte ich das Majestät von dem Sachverhalt wissen. Ich habe Kopfweh, Kaunitz, die Migräne. Wir wollen das Gespräch hier beenden. Musik. Den folgenden Morgen lässt in Triest Bargello Zanardi den Untersuchungshäftling Arcangeli vorführen. Du bist vorbestraft, nicht wahr? Euer Gnaden wissen? Hast du wirklich gedacht, es könnte mir verborgen bleiben? Ich bin aus der Haft vorzeitig freigekommen. Ich bin es wegen meines guten Betragens. Spricht das nicht für mich? Du bist freigekommen mit der ausdrücklichen Verpflichtung, das Gebiet des Kaiserreichs Österreich-Ungarn zu verlassen und niemals mehr zu betreten. Ich habe die Unterlagen gelesen. Schön. Ich habe dagegen verstoßen. Es bekümmert mich. Euer Gnaden müssen begreifen. Hier in der Gegend kenne ich mich aus. Ich habe lange hier gelebt. Die Art der Leute ist mir vertraut. Ich muss zusehen, wie ich zu Geld komme, um davon zu leben. Ich habe das anderswo probiert und bin damit gescheitert. Was sollte ich tun? Ich habe mich zurückgeschlichen. Seit wann bist du wieder in Triest? Keine 2 Wochen. Ich war eben gekommen, da traf ich diesen Deutschen. Den Rest wissen euer Gnaden. Den Rest weiß ich nicht. Du hast mir allerlei Lügen erzählt. Weil ich war, wo ich nicht sein darf. Weil ich gewohnt habe, wo ein Mord war. Auf einen Vorbestraften fällt immer der Verdacht. Den Antrag auf deine Begnadigung in Görz hat ein Priester verfasst. Ja? Pater Bositio. So ist der Name. Du hast mir erzählt, du hättest hier die Nächte in der Kathedrale verbracht. Ja. Inzwischen ist Pater Bositio dort beschäftigt. Ich weiß. Hast du ihn dort wieder gesehen? Das hat sich so ergeben. Ihr habt geredet? Manchmal. Was habt ihr geredet? Nichts Bestimmtes. Was Leute so sagen, wenn sie sich kennen. Sieh dir dieses Messer an. Was ist damit? Es stammt aus der Osteria Grande. Es lag genau unter Winkelmanns Fenster. Vielleicht hat es jemand dorthin geworfen. Oder er hat es verloren. Ich war es gewiss nicht. Treten Sie ein. Sie sind ein Händler für Schiffsbedarf mit einem Geschäft direkt am Hafen, nicht weit entfernt von der Osteria Grande. Das ist richtig. Kennen Sie den Mann? Ja. Sie kennen ihn woher? Der Mann hat bei mir eingekauft. Was hat er gekauft? Ein Messer und ein Seil. Ist dies das Messer, das der Mann bei Ihnen erworben hat? Ja. Wann hat der Verkauf stattgefunden? Vor 2 Wochen. Ich danke Ihnen. Arcangeli. Solche Messer gibt es viele und viele können eines besitzen. So wie du. Gut, ja, ich habe eines gekauft. Dieses hier. Der Händler muss sich irren. Der Händler irrt sich nicht. Das ist nicht mein Messer. Wo ist dann deines? Ich habe es verloren. Du hast es fortgeworfen. Nein! Du hast es fortgeworfen, nachdem du Winkelmann getötet hast. Du hast es aus dem Fenster geworfen. Du hast Winkelmann erst mit einem Seil erwürgen wollen und als das misslungen ist, hast du das Messer gezogen. Du hast zugestochen. 7 Mal. Weißt du, was Folter ist? Ich habe das Recht, die Folter anzuwenden. Der Henker von Triest würde kommen. Er würde dir seine Instrumente zeigen. Er würde sagen, wie er sie anwenden kann. Wenn du weiterhin den Mund hältst oder lügst, wird er sie an dir ausprobieren. Arcangeli. Dieser Deutsche hat mich belästigt. Er wollte mit mir Liebe machen. Er ist einer, der es mit Männern treibt. Er hat mich angefasst. Er hat mich umarmt. Ich musste mich wehren. Ich konnte nicht anders. Du konntest nicht anders? Er wollte etwas, das eine große Sünde ist. Du wirst mir nicht erzählen, du hättest damit keine Erfahrungen. Du bist auch verurteilt worden, weil du deinen Körper verkauft hast. An Männer. Im Castello bist du damit fortgefahren. Das alles steht in deinen Akten. Ich habe sie gelesen. Aber dieser Kerl wollte von mir... Ach, es war widerlich. Bitte, euer Ehren, ich wusste keinen anderen Ausweg. Das muss man mir glauben. Wo sind die Briefe? Welche Briefe? Du hast Winkelmann ausgeraubt, als er tot war. Ich habe mir Geld genommen. Es war nicht sehr viel. Es hat gerade 2 Tage gereicht. Winkelmann hatte Briefe bei sich, wichtige Briefe. Du hast sie gefunden und hast sie genommen. Bargello Zanardi liest im Buch des toten Winkelmann. Es bietet sich hier allezeit die Wahrscheinlichkeit von selbst dar, dass in der Bildung der schönen griechischen Körper ein reicheres Maß der Fülle gewesen. Er liest: Die Schule der Künstler war in den Gymnasien, wo die jungen Leute ganz nackend ihre Leibesübungen trieben. Der Weise, der Künstler gingen dahin. Zanardi klappt das Buch zu. Er weiß, die gleichgeschlechtliche Liebe ist ein strafwürdiges Vergehen und gilt als schwere Sünde. Er weiß zugleich, dass sie unausrottbar ist. Zumal in Hafenstädten wie Triest kommt sie vor und begünstigt dort andere Verbrechen. Er geht ein weiteres Mal in die Kathedrale San Giusto. Er trifft den dort tätigen Kaplan Busizio. Guten Tag, Hochwürden. Gott zum Gruß. Ich benötige noch einige Auskünfte von Ihnen. Bitte fragen Sie. Hochwürden haben behauptet, mir gegenüber an diesem Ort, der Name Arcangeli sei Hochwürden nicht bekannt. Ja, und? Hochwürden haben den Mann, der so heißt, in Görz erlebt. Auf der Festung. Hochwürden haben ihn regelmäßig besucht. Ich habe viele Gefangene besucht. Hochwürden haben die vorzeitige Freilassung des Arcangeli betrieben. Ich habe mich für mehrere Häftlinge eingesetzt. Ich bin Geistlicher. Mitleid gehört zu meinem Beruf. Hochwürden wollen sich an diesen einen Fall nicht erinnern. Er liegt lange zurück. Keine 12 Monate. Ich habe mit zahllosen Menschen zu tun. Ich kann mir nicht jede Person und jeden Vorgang merken. Ich sehe das anders. Ach, wie denn? Hochwürden haben sich den Arcangeli verpflichtet, um ihn irgendwann zu benutzen. Der Zeitpunkt dazu war jetzt. Hochwürden wussten, dass Arcangeli seinen Körper verkauft. Hochwürden wussten, dass Winkelmann Männer liebt. Arcangeli sollte sich dem Winkelmann nähern und dessen Zuneigung erlangen. Winkelmann hatte Briefe bei sich. Arcangeli sollte sie stehlen. Demnach verdächtigen Sie mich? Allerdings. Und warum hätte ich so handeln sollen? Weil die gestohlenen Briefe wichtig waren. Für wen? Für Hochwürden. Behauptet das jemand? Das behauptet Arcangeli. Ein vorbestrafter Gauner. Ich kann Hochwürden dem Arcangeli gegenüberstellen. Arcangeli wird bezeugen, dass es Hochwürden waren, der ihn zu dem Aufenthalt in der Osteria Grande veranlasst hat. Wollen wir sehen, was sich bei dieser Begegnung ergibt? Ich kann diese Begegnung ablehnen. Dann werde ich Polizisten schicken, Hochwürden zu holen. Zur gleichen Zeit tritt in Rom, in der Villa Albani, Marchesa Cherofini vor den Kurienkardinal. Ich muss Sie leider stören, mein Freund. Sehen Sie nur. Was? Diese Bronze. Ich habe sie gestern erworben, doch immer erfreue ich mich an Ihrem Anblick. Ein Teufel? Kein Teufel. Die Alten kannten noch nicht die christliche Hölle. Das ist ein Faunus. Griechisch Satyr, ein kleiner Gott, zuständig für die Feldarbeiten und für die Fruchtbarkeit. Umso mehr ist er für mich ein Teufel. So vieles verbindet uns, meine Freunde. Warum können wir uns, was die Kunst anlangt, denn nicht einigen? Weil ich die Art von Kunst, die Sie vorziehen, nicht billige. So wenig wie den plötzlichen Verlust meines Beichtvaters. Ihr Pater Albrici geht auf eine große Missionsreise in die neue Welt. Er soll Wilde von dunkler Hautfarbe zu ordentlichen Christenmenschen machen. Die Mission kam völlig überraschend. Das weiß ich. Sollte es sein, dass sie auf ihr Bestreben erfolgte? Es war nicht einfach, dieses Bestreben durchzusetzen. Es brauchte die direkte Anweisung des Heiligen Vaters. Zum Glück ist er derzeit bei Kräften. Wir müssen nicht mehr befürchten, dass er uns allzu bald verlässt. Wissen Sie nicht, wie sehr mein Herz an dem Pater hängt? Ich weiß es sehr gut. Eben darum habe ich gehandelt. Es geschah nicht, wie Sie argwöhnen mögen, aus Eifersucht. Die Zeiten, da wir den schrecklichen Versuchungen des Fleisches erlagen, sind vorüber, nicht wahr? Für Sie wie für mich. Der Pater hat sie schamlos ausgehorcht und er hat, was er von ihnen erfuhr, an seinen Orden weitergegeben. Er hat aus Überzeugung gehandelt. Mit dem Resultat, dass der Orden wusste, mit welchen Mitteln wir gegen ihn vorgehen wollen. Es steht in den Briefen des Wiener Hofes an uns. Der Orden könnte sie öffentlich machen und uns damit blamieren. Allerdings, dann würden wir öffentlich machen, dass der Orden einen Mord in Auftrag gegeben hat und wir würden ihn damit blamieren. Der zwingen wir uns gegenseitig. zum Schweigen. Ach, ich will das alles nicht begreifen. Müssen Sie nicht, meine Freundin. Für Politik bin ich zuständig. Außerdem ist sie schwierig genug. Übrigens habe ich Ihnen einen neuen Beichtvater bestellt. Ach. Ja, demnächst wird er sich bei Ihnen einfinden. Er ist jung, feurig und anteilnehmend. Wie Albrecht. So. Außerdem gehört er zum Orden des heiligen Dominikus. Jetzt betrachten Sie meinen Faun. Die römische Kopie eines griechischen Originals. Sie mögen daran erkennen, alles. Auch in der Religion. Er lässt sich ersetzen. Wenige Stunden später empfängt der Statthalter von Triest, Graf von Frankolsberg, Barcello Giovanni Zanardi. Ich habe Ihren Bericht gelesen, Barcello. Sie haben prompt und gut gearbeitet. Danke. Hier steht etwas von einem Kaplan. Bosizio, ja. Er ist offensichtlich der Anstifter. Halten Sie ihn in Haft? Ja. Hat er gestanden? Noch leugnet er, aber die Beweislage ist eindeutig. Lassen Sie ihn frei. Bitte? Ich möchte, dass Sie diesen Priester gehen lassen. Er hat mit dem Mord zu tun, ich bin da völlig gewiss. Verfahren gegen Geistliche bringen nichts als Aufregung und Ärger. Aber wenn Sie schuldig sind... Dann sollen Sie das mit Ihrem Gott abmachen oder mit Ihrem Bischof. Zanardi ist sprachlos. Er sieht sich kurz vor dem Ziel. Er wollte alle Hintergründe aufdecken. Er wollte es auch um des Toten willen, der ihn beeindruckt hat, je mehr er sich in dessen Schicksal vertieft. Wieso dieser plötzliche Abbruch? Wir haben einen Täter und wir haben ein Motiv. Es handelt sich um einen Fall von Raubmord. Mehr benötigen wir nicht, um die Sache abzuschließen. Würden wir sie weiterverfolgen, käme das unappetitliche Liebesleben eines bedeutenden Gelehrten ans Licht. Wollen wir das? Ich denke, wir wollen das nicht. Das Verbrechen an Johann Joachim Winkelmann wurde binnen weniger Tage aufgeklärt, dank der außerordentlichen Tüchtigkeit unserer städtischen Polizei und ihres Barcello Zanardi. Am 18. Juli 1768, einem Montag, beginnt vor dem kaiserlich-königlichen Stadt- und Provinzkriminalgericht von Triest das Strafverfahren gegen den Angeklagten Francesco Arcangeli. Er wird des Raubmords angeklagt und für schuldig befunden. Das Urteil gegen ihn lautet, dass er lebend von oben nach unten gerädert werden solle, bis dass die Seele vom Körper getrennt sei. Am 20. Juli soll die Strafe öffentlich vollstreckt werden, an der Piazza San Pietro, auf einem eigens zu diesem Zwecke errichteten Gerüst. Zahlreiche Gaffer haben sich zusammengefunden. Anwesend sind der Beichtvater des Verurteilten, Pater Bosizio, und der städtische Barcello Giovanni Zanardi. Ich sehe Sie schreiben, Herr Offizier. Ich soll die Hinrichtung protokollieren. Oh ja, Schriftliches garantiert Unvergänglichkeit. Die Wahrheit garantiert es leider nicht. Was ist schon Wahrheit? Wenigstens geht dieser arme Wicht dort in die Geschichtsbücher ein. Anders als seine Auftraggeber. Gibt es die denn? Und wer sind sie? Wer kennt sie? Was wollen sie? Alles Leben ist fragwürdig. Wer erreicht wirklich das, was er sucht? Sie vermutlich. Bedauerlicherweise nicht. Aber da... Sehen Sie hin. Der Henker mitsamt seinen Gehilfen tritt auf. Die Hinrichtung beginnt. Francesco Arcangeli verliert sein Leben. Papst Clemens XIII. Stirbt 1769. Im darauffolgenden Konklave, das insgesamt 3 Monate währt, wird als neuer Pontifex Kardinal Ganganelli gewählt, fortan Clemens IV. Vier Jahre später lässt er den Jesuitenorden verbieten. Im Jahre 1814 hebt Papst Pius VII. Das Verbot wieder auf. Die Affäre Winkelmann. Hörspiel von Rolf Schneider. Es spielten Sanadi, Walter Kreie. Wirt, Klaus Manchen. Kardinal Albani, Rolf Hoppe. Marchesa Cherofini, Angelika Domröse. Caviceppi, Dieter Wien. Arcangeli, Paul Herwig. Pater Bosizio, Ernst Jacobi. Kommandant, Winfried Glatzeder. Kaiserin Maria Theresia, Katja Parüla. Kanzler, Cornelius Obonia. Erzähler, Jürgen Hentsch. In weiteren Rollen: Stefan Ebeling, Thomas Just, Anton Rattinger, Carla Valerius, Siegfried Voss, Anita Wolesica. Dramaturgie: Thomas Fritz. Ton: Dietmar Hagen. Technik: Christian Grund. Regieassistenz: Matthias Seimer. Regie: Walter Niklaus. Produktion: Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Österreichischen Rundfunk 2009.